Ich hab so Gewaltfantasien, ich muss die ausleben, an anderen Rappern. Heute wäre ein wunderschöner Tag, um durch die Straßen zu fahren und Rapper zu killen. Ich lade nach Big Bam, wo ist nur guter Battle-Rap hin? Alles Fastfood, Burger King, Maggis, Nasi, Goreng von der Stange und verkaufen statt Ganze nur Ananas-Hälften, weil sie nur Marketing-Fakes sind, labern von Plantagen, doch schlafen dann in ihrem Einzimmer-Apartment hinter den Cannabis-Zelten. Kein Kommissar kann dir helfen, keiner spricht deine Sprache. Ich fang an zu bellen, weil du ein Hundekind bist, wie Labrador-Welpen. Ich hatte Hype, dann wieder kein, dann wieder nix, dann wieder bisschen. Doch das Game ist kein Sprint, Bitch, sondern ein Marathon-Rennen. Und ich peak in deine Straße und kille wieder ein paar Dorf-Rapper, freudig drück ich die Fahrradklingel bei einem Kopftreffer. Wir trinken dein Bier wie ein Hinterwäldler aus Holzfässern. Doch du weißt von nichts, du bist nicht im Bilde. Offsprecher, es ist Herr Kuchen, ich sitz wütend im Garten. Deutschrap-Spezialattacke, Lügen-Tiraden, ich hasse euch. Cool, du fährst ein Lambo, den deine Eltern bezahlt haben. Doch ich fahr durch deine Hut in meinem hellblauen Fahrrad. Ich ziele mit der Uzi auf dein Kopf, ratatata. Denn Wack MCs töte, scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Bitches laufen aus, wenn ich ein 16er kick. Ich find es geil, wenn sie mit Magnum auf meinem Gepäckträger sitzt. Und wenn du stirbst, zieh ich vielleicht doch wieder Nasen, du Schwanz. Und komme zu deiner Beerdigung mit Frankfurter Kranz. Sie geben an, dass sie reich und bald bei Sony sind. Halt deine Fresse, Hurensohn, und trink mal weiter deine Oatly-Milk, Herr Kuchen. 12 Jahre Rap, vokabulärer Image. Deutsche Rapper enden zugeschnürt im Drogencontainer drinne. Keine Frau will deinen modrigen Pokémon-Trainer-Pimmel. Du hast kein Flow, bist nicht dope und hast keine Rosenaufkleberklingel. Und hinter ihrem Fettpolster kriegen Bitches Herzklopfer. Ich bin eine Mischung aus Gérard Depardieu und Bernd Stromberg. Du eher so Lachgasgammler. Nimm weiter dein Aschwaganda. Ich komm zu deiner Party mit Hassan und meinem Anschlaghammer. Es ist Herr Kuchen, ich sitz wütend im Garten. Deutschrap, Spezialattacke, Lügen-Tiraden, ich hasse euch. Cool, du fährst ein Lambo, den deine Eltern bezahlt haben. Doch ich fahr durch deine Hut in meinem hellblauen Fahrrad. Ich ziele mit der Uzi auf dein Kopf, ratatata. Denn wenn ich Wack MCs töte, scheint mir die Sonne.